1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute Nacht ist wieder eine freie Nacht bei uns, eine offene Themennacht. Also ihr könnt hier gerne anrufen zu jedem Thema, über das ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heute Nacht heißt Angela und ist 52 Jahre alt. 52 Jahre alt, genau. Hallo? Hallo, guten Morgen Domian. Guten Morgen Angela. Ja, um was geht's? Ich bin zwar 52, hatte mich aber zu dem Thema gemeldet, durch eine Krankheit quasi schon in jungen Jahren geprägt oder eben das ganze Leben dadurch geprägt. Genau, das hatten wir gestern das Thema. Ja. Ja. Und ich hatte dann in der Regie ja schon gesprochen mit deinen Mitarbeitern und ein wenig geschildert, worum es geht. Erzähl's mir auch, weil ich kenne es ja noch nicht und die Zuschauer und Zuhörer auch nicht. Also mein Bruder und ich haben eine Krankheit, die quasi der Bluterkrankheit entspricht, aber eben auch Frauen bekommen können. Sie wird etwas anders vererbt und deswegen können auch Frauen davon betroffen sein. Können von der Bluterkrankheit eigentlich nur Männer betroffen sein? In der Regel ja, weil sie auf dem X-Chromosom verankert ist. Und da die Männer nur ein X-Chromosom haben, erkranken sie und die Frauen sind Überträgerinnen, da sie noch ein zweites gesundes X-Chromosom dann besitzen. Aha. Ein bisschen Biologiekunde, aber dann haben wir das geklärt. Sehr gut. Zur Erklärung grundsätzlich vielleicht nochmal, das muss man ja eigentlich gar nicht erklären, aber wir sagen es dennoch, Bluterkrankheit heißt, dass jemand das Blut nie zum Stillen bekommt, wenn eine Wunde entsteht oder in irgendetwas passiert ist. Sozusagen, also von alleine kommt es schlecht zum Stillstand oder gar nicht. Bei äußeren Wunden kann man eher noch einen Druckverband dann anlegen und dann hoffen, dass es nach längerer Zeit zum Stillstand kommt. Auch nach Tagen oder Wochen erst. Mhm. Nur bei inneren Blutungen ist es halt schwieriger. Und du hast diese Erkrankung seit wann? Ja, praktisch seit Geburt. Ja. Aber so richtig diagnostiziert wurde sie damals erst, als ich 5 Jahre alt war. Ja. Da war meine Mutter schon mit meinem Bruder schwanger. Ja. Sonst hätte ich wahrscheinlich nie ein Geschwister bekommen. Ja. Und so haben wir dann halt die Kindheit gemeinsam erlebt mit der gleichen Erkrankung. Mhm. Was dann auch bedeutete, makabererweise, dass wir manchmal gleichzeitig im Krankenhaus lagen. Wie oft lagst du denn als Kind im Krankenhaus wegen dieser Erkrankung? Also so die ganze Kindheit zusammengerechnet war es stationär so ungefähr 120 Mal. 120 Mal. Und ambulant bei kleineren Verletzungen dann noch ein paar hundert Mal. Aber dass ich also richtige stationäre Aufenthalt hatte, das war so ungefähr 120 Mal. Das heißt, die ganze Kindheit und Jugend und das ganze Leben bis heute steht unter dem Zeichen dieser Erkrankung und unter der Angst, sich irgendwie zu verletzen und dann als Notfall ins Krankenhaus zu müssen. Ja, wobei die Angst dann mit der Zeit kleiner wurde, als die Blutgerinnungspräparate auf den Markt kamen, sodass dann doch eher eine normalere Gerinnung simuliert werden konnte. Ach so, das geht. Also das heißt, du lebst heute mit Medikamenten, die das Blut gerinnen lassen für den Fall, dass du dich verletzt. Ja, oder auch, es gibt ja diese Dauerbehandlung, sodass man das Blut auf Dauer schon etwas mehr gerinnungsfähig machen kann. Mhm. Halt nicht so wie beim Normalen, aber etwas gerinnungsfähiger. Ja, wie ist das denn bei Frauen, wenn Frauen diese Erkrankung haben und als du damals in das Alter gekommen bist, zur ersten Menstruation? Ja, das war ein Schock. Ich wurde erstens nicht richtig darauf vorbereitet, dass es das überhaupt gibt, dass Frauen Menstruation haben. Das war damals noch nicht so das Thema wie heute. Ja, heute ist das vollkommen normal. Stimmt, ja. Und zweitens eben trat es gleich so verstärkt auf, dass ich dachte, ich sterbe. Und das war auch so ähnlich. Also das hörte auch nicht auf zu bluten. Nein, das war also wirklich lebensbedrohlich damals. Also ein Horrorerlebnis für dich als junges Mädchen, ständig zu bluten. Ja. Das endete dann auch im Krankenhaus. Das endet im Krankenhaus. Aber was hat man denn dann damals gegen getan, als es diese Medikamente noch nicht gab? Und das war eben, man konnte ja mit einem Verband nichts machen oder dergleichen. Also man hat versucht mit Bettruhe, dann mit mit Bluttransfusionen. Mhm. Dann gab es schon solche Eiweißpräparate, so Blutplasmapräparate, die schon so Auszüge von Gerinnungsfaktoren enthielten, aber nicht in der Konzentration. Also so ein bisschen hat man versucht, das zu unterstützen. Und dann gibt es ja so ganz alte Medikamente, Jahrhunderte alte, aus der Klostermedizin schon, die versuchen, die Schleimhaut ein bisschen zusammenzuziehen und die man auch nach der Geburt gibt, damit sich die Gebärmutter wieder mehr zusammenzieht. Ja. Aber diese Tortur hattest du dann doch jeden Monat, oder? Mehr oder weniger, ja. Das war echt tragisch. Ich konnte sowieso nicht mit turnen, schon aufgrund der anderen Verletzungsgefahr. Also ich war da so ziemlich, anders als die anderen. Nein, ich meinte diese Tortur mit der Sorge bei der Menstruation, die hattest du doch jeden Monat dann, über viele, viele, viele Jahre. Mit der Zeit lernt man das so ein bisschen, auszublenden, als normal zu empfinden. Hieß das denn, dass du dann auch ganz oft, auch wegen der Menstruation, ins Krankenhaus gekommen bist? Das haben wir meistens zu Hause abgehandelt, irgendwie mit mehr oder weniger vielen Binden. Tampons gab es auch noch nicht. Und irgendwann kommt es dann doch sehr mühsam zum Stillstand, die Blutung. Mhm. Ja. Hast du Kinder? Ja, mittlerweile hatte ich dann eins bekommen, was zwar nicht geplant war, aber trotz Verhütungsmitteln eben zu uns gefunden hat. Könnte mir vorstellen, in dem Moment, als du gemerkt hast, ich bin schwanger, dass eine neue Panik ausgebrochen ist. Vielleicht verblute ich innerlich bei der Geburt. Beides gleichzeitig. Hohe Glückseligkeit und Panik. Genau. Weil ich mir immer Kinder gewünscht habe. Das war so mit einer meiner sehnlichsten Wünsche. Mhm. Und auf der anderen Seite eben die Unerreichbarkeit, die mir ja schon als Kind klar gemacht wurde damals, dass es eben nicht gut ist. Für mich eben lebensbedrohlich sein kann, überhaupt schwanger zu werden. Wie war das denn dann bei der Geburt? Ja, es war halt so, es gab ja dann schon die Gerinnungspräparate seit 1974, ich sie dann auch genommen, sodass ich ein wenig abgesichert war, aber risikolos war das Ganze dadurch nicht geworden. Mhm. Und die Geburt, ich hab versucht eben mit autogenem Training und mit mentaler Beeinflussung das so hinzukriegen, die Ängste auszublenden. Und es ist gut gegangen. Und alles ist gut über die Bühne gelaufen. Ja. Ich habe also während der Schwangerschaft dafür gesorgt, dass zwei Paten gefunden wurden, die dann auch notfalls das Kind hätten großziehen können. Achso, also die Sorge war schon so groß, dass du stirbst bei der Geburt. Absolut, dessen war ich mir bewusst. Das ist ja Wahnsinn, auf was für ein Pulverfass du da gelebt hast all die Jahre. Hast du noch ein Kind bekommen? Nein. Ich habe dann noch eine Pflegetochter angenommen und zwischendurch noch ein Pflegebaby mit großgezogen. Mhm. Aber ein eigenes, selbst ein leibliches, habe ich dann nicht mehr nicht gewagt. Das wäre ja mörderisch gewesen. Ja, natürlich. Ist diese Erkrankung eigentlich erblich und übertragbar? Eben nicht auf den Körper, also nicht auf den Geschlechtschromosomen, sondern auf den Körperchromosomen, weshalb dann eben meine Tochter klinisch gesund ist, da sie nur ein krankes Gen geerbt hat ein starkes gesundes hat. Und das heißt, wenn du einen Jungen bekommen hättest? Auch nicht, weil ich eben ja nicht die echte Bluterkrankheit habe. Ach so, ich verstehe. Jetzt habe ich verstanden. Ja, ich verstehe. Hat meine Tochter Glück oder hätte mein Sohn auch Glück gehabt? Ja. Das heißt jetzt, du bist jetzt 52, die Medizin und die Medikamente haben sich weiterentwickelt. Lebst du gelassener und mit weniger Angst als früher? Jein, denn leider hatten die Blutgerinnungspräparate ja auch ihre Folgekrankheiten. Das ist ja dann auch in die Presse gelangt mit HIV-kontaminierten Blutkonserven und HIV-kontaminierten Blutgerinnungspräparaten. Ja. Und dann gab es auch noch diese andere Krankheit, HCV, eben Hepatitis C. Mhm. Und so gab es dann auch einige Folgekrankheitsmöglichkeiten. Hast du eine solche Erkrankung, irgendeine Erkrankung bekommen durch diese Therapie? Ja. Welche? Ja. Welche? Ich habe die Hepatitis C erwischt. Oh. Und es auch sehr spät erst erfahren. Mhm. Und lebe seitdem damit. Und leider bemerke ich seit 5-6 Jahren dann doch eben, dass die Leber nicht mehr allen ihren Aufgaben gerecht wird. Oder mit Eckhard von Hirschhausen zu sprechen, sie wächst nicht mehr mit ihren Aufgaben, sondern sie versagt manchmal so etwas ihre Dienste. Und das schränkt meine Lebensmöglichkeiten dann auch weiter ein. Allerdings, das glaube ich, Hepatitis C ist ja nun eine extrem ernstzunehmende Erkrankung, die gleichzusetzen ist mit HIV. Ja. Hast du denn im Laufe deines Lebens auch viele Bluttransfusionen bekommen? Etliche. Und das, also die Ursache der Hepatitis C lässt sich nicht mehr feststellen, ob es nur durch eine Bluttransfusion kam oder eben Gerinnungspräparate oder ich habe es dann doch irgendwann geschafft, Ärztin zu werden, trotz aller... Ach, du bist Ärztin sogar? Ja. Ach so, dann bist du ja eine Fachfrau im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Alter, kann ich dich gleich was Medizinisches fragen, was mir gerade durch den Kopf ging. Du nimmst Blutgerinnungspräparate. Ja. Nun gibt es aber Menschen, die Blutverdünner nehmen müssen, ja, die herzkrank sind oder Verkalkungen in den Arterien haben. Wenn du jetzt Verkalkungen in den Arterien hättest... Habe ich einen Vorteil. Ja, aber dann gerinnt wiederum dein Blut nicht mehr. Ja, ich hätte aber dann den Vorteil, dass durch Arteriosklerose zum Beispiel, durch die Rauigkeit der Wände, die Blutpartikel nicht so an den Wänden haften bleiben und dann größere Gerinnsel bilden, sondern eben gleich wieder aufgelöst werden. Mhm. Kannst du denn deinen Blut... Aspirin von innen. Bitte? Aspirin von innen. Ja, genau, ja, genau, ja, ja, ja. Kannst du deinen Beruf als Ärztin auch trotz der Hepatitis C-Infektion ausführen? Nicht mehr. Das ist mir dadurch dann genommen worden. Das ist ein hoher Preis. Das war ein sehr hoher Preis. Dafür habe ich nicht studiert. Ich wollte eigentlich bis zur Pensionierung meinen Beruf ausüben können. Wie lange hast du in deinem Beruf gearbeitet? 15 Jahre. In einem Krankenhaus oder praktiziert? Ja, erst im Krankenhaus und dann später in Praxen. Und ich hatte es halt etwas schwerer, wie alle Behinderten. Ich bin 100% behindert und habe dann immer nur befristete Stellen bekommen. Mhm. Du bist 100... mittlerweile so als Almosenstellen. Naja, man hat mich halt dann mal ein halbes Jahr beschäftigt, weil sie dann ja doch vielleicht nicht so schlecht ist, aber einen Behinderten bindet man sich nicht ans Bein, also gibt man nur befristete Verträge. Du hast es das zweimal schon gesagt mit der Behinderung, 100% behindert. Bezieht sich diese Behinderung auf die Bluterkrankung? Ja. Oder? Ah ja. Das ist der Komplikationen. Also das ist dann alles runter. Sag mal, Angela, du hast gerade von der Kindheit auch erzählt. Du musst doch als Kind dann auch irgendwie überbehütet aufgewachsen sein, weil doch alle Angst stets sicherlich hatten, dass du dich beim Spielen verletzt. Du konntest doch nicht normal leben wie ein normales Kind. Nee, also meine Mutter hatte, glaube ich, die meiste Angst und hat versucht, sie uns nicht so spüren zu lassen, aber die Interessen von uns dann auf Hobbys gelenkt, die nicht so gefährlich waren. Und wir haben uns als Kinder auch der behüteten Käseglocke entzogen. Wir haben einfach heimlich Radfahren gelernt, wir haben heimlich Rollschuhlaufen gelernt, wir wollten nicht so verpeppelt werden, wir haben uns da ein bisschen verschworen und alles heimlich gelernt. Und ich kann sogar Schlittschuhlaufen, was alles sehr gefährlich war. Und es ist gut gegangen. Wahrscheinlich ist gut gegangen, ja. Habt ihr damals gar nicht ermessen, ne? Vielleicht ich glaube, die Tragweite konnten wir nicht ermessen. Kann es sein, dass du deinen Beruf als Ärztin auch gewählt hast, wegen deiner Erkrankung? Ganz gezielt, ja. Ich habe ja so viel Anschauungsmaterial schon gehabt in der Klinik als Kind. Mir war klar, ich werde Krankenschwester oder Ärztin. Der Berufswunsch stand schon mit 10 oder so fest. Welche Fachrichtung hast du dann ausgeübt? Kinderheilkunde. Kinderheilkunde, ja. Ist dann später Allgemeinmedizin geworden, weil mir die Facharztausbildung weggelaufen ist durch die Kindererziehung. Verstehe. Ja, das waren am Anfang mal 2 Jahre, dann wurden es 3, 4, mittlerweile 5. Und ich hinkte immer gerade hinterher und habe dann umgeschwenkt auf Allgemeinmedizin. Da kommen dann von Kindern bis älteren Menschen alle vor. Und genau. Also ich fand das ja sehr interessant, mit dir zu sprechen, Angela, weil ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich mal irgendwann in meiner Sendung mit einer Frau gesprochen habe, die Bluter oder Bluterin ist. So ähnlich jedenfalls, ja. So von der Übertragung anders, von der Wirkung gleich. Genau. Ja. Insofern fand ich das sehr interessant und wünsche dir natürlich von Herzen, dass die Hepatitis C, kann man sagen, dass die lange ruht, dass sie schleichend vorwärts Das ist nur sehr schleichend. Ja. Man kann medikamentös ja auch nichts machen, ne? Doch, man könnte eine sehr eingreifende Therapie machen, eine sehr teure und eingreifende Therapie, die aber als Nebenwirkung eine Blutgerinnungsstörung auch hervorrufen kann, weshalb sie eben bei Menschen mit Blutgerinnungsstörung schwieriger durchzuführen wäre als bei anderen Menschen. Das ist ja fatal, du sitzt wirklich in der Falle. Ich sitze in der Falle im Moment, ja. Und das ist halt auch tragisch, weil ich keinen Partner mehr habe. Das hält kein Partner auf Dauer wahrscheinlich aus. Da muss ich mit meinen Männern sehr milde umgehen. Ich will ihnen nichts Böses unterstellen, aber ich glaube, sie haben das einfach nicht verkraftet. Verstehe. Und sehr belastend, das Ganze. Ja. Ich würde gerne nach 14 Jahren Single da sein, gerne nochmal einen Menschen kennenlernen. Also, dann habe ich noch einen Wunsch für dich, nämlich neben der Gesundheit, dass sich das doch noch im Rahmen hält, wünsche ich dir auch noch einen tollen Mann oder eine Liebe, die dir da ins Haus schneit. Herzlichen Dank. Wünsche ich dir von ganzem Herzen, Angela. Hat mich sehr gefreut, dass wir gesprochen haben. Danke. Meldet sich vielleicht jemand bei euch, der sich dafür interessieren würde, mich näher kennenzulernen? Ich bin hier ja kein Kontaktbüro. Ich weiß, ich frage auch mal so ganz dezent. Okay, wir lassen es mal einfach so stehen. Ja, liebe Angela, alles Gute wünsche ich. Danke. Tschüss. Euch auch. Tschüss. Dankeschön, tschüss. 0800 220 50 50, das ist unsere Nummer, unter der ihr uns hier erreichen könnt. Natürlich kostenfrei. Und ich freue mich sehr, dass jetzt Mimi da ist. Die ist 23. Hi, Domian. Hi, Mimi. Ist das dein Kosename, ne? Nee. Nee, ja, ich dachte, du heißt richtig. Nein, eigentlich ja, okay, also meine Geschwister nennen mich Mimi. Mimi. Alle Freundinnen, ja, weil mein Name ein bisschen schwer ist. Ja, wie heißt du richtig? Mirai. Ah, naja, gut, das ist auch noch schön. Aber ich darf dich auch Mimi nennen. Ja, klar. 23 bist du. Genau. So, warum hast du angerufen? Also wegen deinem Thema von gestern. Mhm. Ja, das spricht mir voll zu, weil ich habe mit 18 angefangen, als Prostituierte zu arbeiten. Ja. Und das zum Glück nur 1,5 Jahre. Ja. Hab dann, hab gute Zeiten und schlechte Zeiten in dem Milieu gehabt. Und hab nach 1,5 Jahren dann meinen Mann kennengelernt, weil ich zu Besuch bei meinen Eltern hier war, da wo ich herkomme. Mhm. Und hab meinen Mann dann kennengelernt. Und nach 1 Woche später bin ich in den Zwang gekommen und hab im Milieu dann aufgehört. Ja. Jetzt ist es 4 Jahre her, ja. Bin ich verheiratet und habe 2 Kinder und bin glücklich. Ja, das ist eine tolle Geschichte. Mhm. Das ist eine tolle Geschichte. Du mit 18 als Prostituierte gearbeitet, in das Milieu reingerutscht. Bist du reingerutscht? Wie hat sich das ergeben, dass du angefangen hast zu arbeiten? Ja, ich habe einen Mann, also besser gesagt einen Jungen kennengelernt. Mhm. Und der hat mir gesagt, ja, wollen wir das machen zusammen und ganze Schnickschnack halten. Hab ich zugesagt, hab ich gesagt, ja, okay, mache ich mal mit. Ich schaue es mir an. Mhm. Wenn es mir gefällt, dann mache ich weiter. Wenn es mir nicht gefällt, dann fahre ich zurück zu meiner Familie. Hat es dir sofort gefallen? Ja, klar. Also die ersten 2 Monate hat es mir nicht gefallen, weil das ist was ganz Komisches, weil... Es ist halt schon schwer, auch Überwindung kostet sehr viel. Absolut. Hast du denn da in einem Club gearbeitet oder? Nee, ich habe das erste Mal, wo ich angefangen habe, habe ich auf einer Fensterbank in Oberhausen gearbeitet. Ach so, also in so einem Schaufenster quasi. Ja, genau, in so einem Schaufenster, Wo du so auf so einem Barhocker sitzt. Ja. Da habe ich aber nicht lange gearbeitet und bin 3 Monate mit dem Mann, also mit diesem Jungen zusammen gewesen. Ja. Und habe auch ihm mein ganzes Geld gegeben. Was ich heute sehr bereue. Also kann man sagen, dass das eher ein Zuhälter war. Ja. Ein Zuhälter. Und er ist dann nach 3 Monaten ins Gefängnis gekommen. Mhm. Habe ihn auch danach nicht mehr gesehen und nicht mehr gehört. Und auch wegen Zuhälterei ist er ins Gefängnis gekommen. Ja. Und dann hast du alleine weitergemacht. Ja, genau, habe ich ganz alleine weitergemacht. Ohne Freund, ohne nichts. Und wo hast du gearbeitet? Ich habe, nachdem er ins Gefängnis gekommen ist, bin ich Richtung Stuttgart gefahren. Mhm. Hab in Stuttgart gearbeitet, dann war ich mal in Koblenz. Nee, ich meinte jetzt nicht die Stadt, sondern in welchem Rahmen? Auch wieder im Schaufenster oder in einem... Nee, dann habe ich im Laufhaus nur angefangen im zu Laufhaus. Arbeiten, weil mir das einfach zu riskant war im Schaufenster, dass mich jemand sieht oder erkennt. Sag mir doch mal, Mimi, ich habe das auch schon gesehen. Ich glaube, in Oberhausen habe ich mir das mal angeguckt, war ich schon mal in Hamburg natürlich auch. Mhm. Was ist das für ein Gefühl, wenn man da als Mädel in diesem Schaufenster sitzt und die sabbernden Kerle schlendern da so an einem vorbei? Also am Anfang, wo ich angefangen habe, klar, alle Blicke und nur Komplimente und du siehst gut aus und alles drum und dran, damit sie sich rumkriegen. Mhm. Am Anfang war es schön, aber nach der Zeit hat es genervt, weil du immer das Gleiche gehört hast. Mhm. Und man fühlt sich halt schon ein bisschen, ich habe mich nicht wohl gefühlt. Darum habe ich auch danach nicht mehr am Fensterbank, also da habe ich auch nicht mehr dort gearbeitet. Ja. Da habe ich gesagt, arbeite ich lieber in einem Laufhaus, wo du an der Türe stehst oder auf dem Bett sitzt. Wo halt auch jeder reingucken kann, aber nicht so wie beim Fenster, weil beim Fenster kann der Typ stehen bleiben und du kannst nicht sagen, geh weiter. Also beim Laufhaus ist es schon ein bisschen anders. Ja, und ich könnte mir vorstellen, auch wenn man im Schaufenster sitzt, da gehen ja auch Leute vorbei, die nicht unbedingt potenzielle Kunden sind. Genau. Im Laufhaus, das ist schon mal aussortiert, da sind wirklich Männer, die wollen eine Frau da finden. Genau, und manche kommen halt nur zum Glotzen. Ja, genau, ganz genau. Ja. Aber das gibt's Im Laufhaus gibt es auch, aber nicht so viel jetzt wie beim Fenster jetzt. Glaube ich, weil das eine Überwindung ist, erstmal in das Haus reinzugehen und das ist eine Hemmschwelle, glaube ich, für ja, einen. Das Problem ist auch, dass wenn du jetzt beim Laufhaus arbeitest, die kommen auch ein bisschen näher an deine Türe, da kannst du auch flüstern und da ist auch warm drin. Mhm. Also im Winter ist halt die Fensterbank total schlecht, wenn du nonstop das Fenster aufmachen musst. Ja. Also halt schon Vor- und Nachteile. Stimmt das eigentlich, dass es sehr ungerne von euch Mädels gesehen wird, wenn da Frauen auch vorbeigehen vor dem Schaufenster? Also, ja, da dürfen sowieso keine Frauen rein, aber im Laufhaus hatte ich mal ein Erlebnis, da war draußen eine ganze Gruppe und die Dame vorne an der Türe, die immer aussortiert hat, wer reinkommen kann und wer nicht, da wollte unbedingt mal ein Mädchen rein. Da haben wir gesagt, ja, lass sie mal rein. Und die Mädels, die waren so aggressiv, ja klar, weil auch die Hälfte auf Drogen, auf Alkohol. Ach so. Ja, und dann ist das Mädchen rein und die haben das Mädchen da richtig drin fertig gemacht. Also sind auch auf sie losgegangen. Wer? Ja, die Mädels, die an der Türe standen, so, die ganzen Prostituierten. Ja, weil das Mädchen war so neugierig und die war wahrscheinlich noch jung. Sag mal, und auf der Straße, das ist verboten, als Frau da vorbeizugehen vor dem Schaufenster? Die können gar nicht reingucken, weil wenn du links und rechts, also wo die Straße anfängt, gibt es so ganz große, wie soll ich so sagen, so ganz große Türen, wo du nicht reingucken kannst. Da musst du erstmal durch so wie so ein Labyrinth erstmal so durchgehen. Genau, und da damit du auf der Straße. Genau, ja, das so erinnere ich mich auch aus Hamburg. Und dann durch dieses Labyrinth dürfen aber keine Frauen gehen. Nein, dürfen nicht gehen. Nein. Ja, das habe ich vergessen. Das wusste ich nicht mehr genau. Also in Oberhausen war es zum Beispiel so, wie es. Also in Hamburg habe ich noch nicht gearbeitet, aber in Hamburg weiß ich nicht, wie. So, dann hat die ganze Geschichte aber eine Wende erfahren. Du hast eine sehr große. Du hast deinen Liebsten kennengelernt. Ja, mein Liebsten. Wie hast du ihn kennengelernt und wo? Ich war in so einer Bar, kann ich sagen, oder Lokal, ich weiß nicht, wie man das nennt. Da war ich mit meinen Geschwistern. Und meine älteste Schwester kannte ihn schon durch einen Freund. Und ich habe ihn gesehen und da hat sich mit mir ganz normal unterhalten, hat auch gefragt, was ich mache. Und habe ich ihm auch direkt ins Gesicht gesagt, okay, schmeckt dir nicht, ich bin prostituiert. Und da war er erstmal baff, weil er hat gesagt, nee, du nimmst mich auf den Arm. Finde ich aber sehr mutig von dir, dass du es sofort gesagt hast. Ja, ich finde es gut. So. Ja, das muss man ich ja auch. Ich bin heute, auch wenn mich noch jemand fragt, ja, wir haben das und das und das gehört, sage ich, ja, du hast richtig gehört, ich habe es gemacht. Ja, so muss man das machen. Also ihn hat das nicht abgeschreckt? Nee, überhaupt nicht. Und dann habt ihr euch so ein bisschen angenähert? Ja, ich habe am Anfang war ich ein bisschen kälter, weil ich gesagt habe, nee, weil du lernst im Bordell so viele Männer kennen, Domian, das ist, die erzählen dir Geschichten und irgendwann mal bist du so richtig kalt Männer gegenüber, du musst auch keine Beziehung mehr anfangen. Abgestumpft, sicherlich. Ja, ne? Und er hat meine Nummer rausbekommen, dann haben wir ein bisschen gemailt und nach einer Woche später hat er zu mir gesagt, ich möchte da rausgehen. Ich habe gesagt, es ist für mich sehr schwer, weil Punkt 1, ich habe ein Drogenproblem gehabt. Mhm. Ein sehr starkes. Nämlich? Welche Drogen hast du genommen? Ich habe viel gekifft, also Mariana. Ja, ich habe sehr viel gekokst und ab und zu mal habe ich Heroin gezogen. Also fast das volle Programm. Ja, volle Programm. Kann man sagen, ja. Also morgens schon angefangen bis nachts. Aber du hast dann gemerkt, dass der es ernst meinte mit dir. Ja, er hat gemeint, ich akzeptiere das und ich werde dich so nehmen, wie du bist und ich werde dir ein sehr schönes Leben versprechen und ich wollte aber auch am Anfang ziemlich, ich will keine Beziehung und er hat auch gesagt, ich habe eine große Firma, du kannst bei mir anfangen, komm wieder in die richtige Bahn, so. Das ist nicht gut, du bist noch jung, ja. Als er dir das angeboten hat, hattet ihr da schon mal Sex miteinander gehabt? Nein, noch nicht. Bist du dann auf das Angebot sofort eingegangen? Ja, ich habe erstmal mit meiner Schwester geredet, mit meiner Mittlerin. Und die waren sowieso alle dagegen, meine Mama, mein Papa, die haben sowieso gesagt, geh da raus, bitte. Und ich habe auf keinen gehört, klar, weil ich war stur, ich war auch immer auf Drogen. Das war so, mich hat man selten ganz in ganz normalen Zustand gesehen. Und da habe ich mit meiner mittleren Schwester geredet, Entschuldigung, und die hat dann gesagt, ja, der meint es ernst mit dir, Mimi, und der akzeptiert das auch und das findest du, weil er ist Türke, ich bin auch Türkin. Ja. Und er hat gesagt, also ein türkischer Mann wird es niemals akzeptieren. Dann habe ich mich mit ihm mal getroffen, bin nach einer Woche später, habe ich einen Puff gekündigt, muss ich ja mal eine Woche davor machen. Ach, einen Puff muss man auch kündigen. Ja. Kündigungsfrist, wie lange ist die? Eine Woche. Ja, ja, genau. Okay. Damit du deine 500 Euro Kaution zurückbekommst. Ach so, ja. Und bin dann hierher nach, da wo ich halt herkomme, bin halt hierher gekommen, bin auch gleich zu ihm gezogen, weil ich wollte nicht zu meinen Eltern, weil ich mir dieses ganze Gelaber nicht geben wollte. Sofort zu ihm nach Hause gezogen? Sofort. Und ich halte fest, bis dahin hattet ihr auch noch keinen erotischen Kontakt miteinander? Nein, noch gar nicht. Das ist ja abgefahren. Und bist du auch sofort dann in seine Firma gegangen? Ja. Also am Dienstag, wo er mich vom Bahnhof abgeholt hat, ja, bin ich auch direkt zu ihm in die Firma. Und was hast du da gearbeitet? Ich habe bei ihm im Büro gearbeitet. Und das konntest du auch? Er hat mir so ein paar Sachen beigebracht, was ich so machen muss. Mensch, hör mal, dieser Mann ist ja ein Glücksereignis. Ich sag mal, ist ein Jackpot. aber wie? Aber der ein ganz toller Jackpot. So, und dann habt ihr euch, um es jetzt zu verkürzen, dann habt ihr euch verliebt und seid zusammen und habt auch ein Kind. Also nach drei Monate später bin ich schwanger geworden. Wahnsinn. Mhm. Und heute ist, jetzt bist du mit ihm zusammen, sag mal, wie lange? Vier Jahre, ne, so ungefähr, also ja. Also ich bin 4 Jahre zusammen und seit 3 Jahren verheiratet. Ist das eine schöne Geschichte? Ja, und ich habe aber danach noch eine Tochter bekommen. Also 2 Kinder, eine glückliche Ehe. Und genau. Du bist mit deinem Mann und der Beziehung immer noch sehr zufrieden. Sehr zufrieden. Weil wir haben in den 4 Jahren drumherum nicht einmal über meine Vergangenheit geredet. Super. Also er ist auch keiner, der jetzt nachtragend ist und sagt, ich habe dich da rausgeholt, also wie es bei meiner Freundin ist, weil ich habe mit dem Bordell meine beste Freundin kennengelernt, also eine Italienerin, mit der ich heute immer noch Kontakt habe. Ja. Und bei ihr ist zum Beispiel so, der Freund sagt immer, ich habe dich aus dem Dreck rausgeholt, geh doch zurück, wo du herkommst. Chris ist immer aufs Butterbrot geschmiert. Genau. Und das ist bei jedem Streit. Aber er muss doch damals auch einen sehr guten Blick für dich gehabt haben. Es war für ihn ja auch ein Risiko, das zu machen. Also er hat zu mir gesagt, ich habe dich das erste Mal gesehen. Mhm. Und ich wusste sofort, dass du meine große Liebe bist, dass ich mit dir heiraten werde und dass du die Mutter meiner Kinder wirst. Ich finde das immer so irre, wenn ich solche Geschichten höre, weil ich aus meinem Leben kenne das nicht. Ich habe noch nie jemanden gesehen und wusste nach ein paar Sekunden, das ist er jetzt und da werden jetzt viele Jahre folgen. Da haben wir aber was gemeinsam. Ja, kennst du auch nicht so, ne? Bei mir ist das immer, das war immer kompliziert und man musste sich annähern und naja. Ja, also bei nie, mir war es auch schwer, du, weil ich habe auch ein bisschen Probleme gehabt, einen Mann danach zu glauben. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also wir beide haben noch nicht die Liebe auf den ersten Blick erlebt. Nein. Ne? Wir beide, aber auf den zweiten dann schon, ne? Ja. Oder auf dem dritten vielleicht. Na, auf dem dritten, dann sowieso, ja. Mimi, tolle Geschichte, schön, dass du angerufen hast. Danke. Dann grüß mal sehr, sehr herzlich deinen Liebsten von mir. Ja, der ist auf Geschäftsreise, darum habe ich auch heute auch angerufen. Naja, wenn du zurück bist, erzählst du es ihm. Darf ich dir was fragen, ja, Mimi? Ja, gerne. Ich finde deine Tasse so toll, also dein Glas, aus dem du mal trinkst. Mein Glas. Das ist ein 1-Live-Glas. Genau. Ja. Ich kriege da so eins. Ich weiß gar nicht, ob wir das jetzt so verschenken können dürfen. Ich muss oder ein Autogramm, ist ja egal. Auf jeden Fall ein Autogramm und wegen des Glases mache ich mich mal kundig. Okay. Du legst auf, wir rufen nochmal an wegen deiner Anschrift. Okay. Mimi, alles Liebe, alles Gute. Danke dir, tschüss. Gute Sendung und tolle Leute hast du hinten hier bei dir. Das weiß ich, sehr zu schätzen. Danke. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist schon Rita. Rita ist, wie alt ist sie? 40. Guten Morgen, Rita. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Rita. Ich wollte dir eigentlich erzählen, schon gestern, von meiner Erkrankung. Mhm. Und das ist eine ziemlich unbekannte Erkrankung hier in Deutschland und auch überhaupt so, wenn man das so fragt. Also MCS im englischen Sinne. Und im deutschen Sinne heißt also multiple Chemikalienunverträglichkeit. Ja. Und das führt dann letztendlich dazu, dass ich halt nichts mehr essen kann, mich nicht mehr normal mit Getränken versorgen kann. Also ich kann nichts mehr trinken. Also jetzt in dem Sinne, es muss alles speziell sein, abgewogen auf die Organe. Es hat dazu geführt, dass ich halt von Medizinern derzeit halt abgelehnt werde, weil ich halt in Haftungssachen nicht übernommen werden kann, weil ja von vornherein diese Chemikalienunverträglichkeit da ist. Mediziner haben nur Chemie. Ja. Und das ist halt für mich schon eine Riesenbelastung. Ich lebe auf 10 Quadratmeter. Und diese 10 Quadratmeter sind toxisch unbedenklich für mich. Und der Auslöser war halt Moment, Haus. Ich muss einfach mal zwischenfragen. Du erzählst so viele wahnsinnige Sachen. Ja, gut, ich habe genau... Ich muss einfach zwischenfragen, damit ich es richtig verstehe. Du lebst auf 10 Quadratmeter in einer Wohnung. Nein, nicht also jetzt im Gebäude. Ne? Also eine Wohnung habe ich nicht mehr, weil die musste ich ja aufgeben, weil die war ja verseucht. Also ich habe ja alles verloren. Also ich habe 27 Jahre Hausstand verloren und das ist halt dann schon richtig heftig gewesen, weil ja diese Heuschutzmittel und Pestizide und diese ganzen Sachen sind halt auch in die anderen Sachen reingegangen, also, und ich musste halt alles da lassen und nur mein Leben retten. Und du bist, du bist also allergisch gegen jegliche... Nein, also das, also allergisch ist es nicht, sondern die, die also das muss ich dich verbessern. Allergische Reaktion wird es gerne von Medizinern bezeichnet. Mhm. Und das ist falsch. Also in der Leber und in der Milz und in der Niere sind verschiedene Toxine wie Pestizide gefunden worden. Bezeichnung ist Lindan, PCP, DDT, Methoxychlor, okay, das, hier, das, wird, das, das wird jetzt zu fachspezifisch. Ja, genau. Also du, du reagierst, also du, na Moment, du reagierst ja auf fast alle Fremdstoffe extrem negativ, kann ich es so sagen? Ja, das also extrem negativ ist halt, ja, vielleicht, ja, vielleicht muss ich dazu sagen, in der Toxikologie gibt es dafür ein Fachwort, das heißt Glossitis, und die bekomme ich dann halt. Die Glossitis ist die Zungenschwellung, eine blaue Zungenschwellung, das heißt, wenn ich was Falsches esse oder trinke oder mich jetzt in Räumen bewege, wo was drin ist, dann fängt halt die Zungenschwellung an und reagiert ja nicht auf Cortison und Penicillin oder auf andere Antihistaminika. Ah. Und dann geht's halt um Leben und Tod. Es geht um Leben und Tod. Das heißt, im Prinzip ist, ich sag's jetzt mal ganz, ganz... mein ganzes Leben ist dahin. Bitte? Mein ganzes Leben ist dahin. Mein ganzes, ja. Ich, also, lass mich mal fragen. Das heißt, letztendlich ist für dich fast alles giftig. Kann ich ja so sagen? Nee. Also hier diese 10 Quadratmeter, wo ich lebe, nicht. Naja, gut. Also die jetzt, haben jetzt ja auch mal, Möbel und jetzt nochmal auf die, wo befinden sich diese 10 Quadratmeter? Also nicht, also jetzt nicht in einer normalen Wohnung, sondern das habe ich mir speziell gesucht, bis ich es gefunden habe. Und ja, und die sind die angesiedelt in einer Wohnung oder in einem... Angesiedelt in einem Haus, ja, in genau. In einem Haus. 10 Quadratmeter. Sind die völlig keimfrei, diese 10 Quadratmeter? Nee, eben nicht. Nee. Also es ist ein umfangreiches Gebiet, um da jetzt dir nähere Details dazu sagen. Ach nee, lass mich einfach fragen und du antwortest und dann verstehen wir schon. Genau. Was befindet sich in den 10 Quadratmetern? Auf den 10 Quadratmetern? Also da ist alles drin, da ist also wirklich komplett Möbel, Teppiche, alles. Es ist halt wirklich unfassbar, dass ich halt wirklich hier in diesen auf diesen Quadratmeter nicht reagiere und keine Zungenschwellung bekomme und keine Schutzmaske benötige. Sind das spezielle Möbel? Eben nicht. Eben auch nicht. Aber in den 10 Quadratmetern... reine Glückssache. Ja. Was ist mit Toilette? Befindet die sich auch innerhalb? Ja gut, also ich lebe hier jetzt, also die Toilette habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Mhm. Ne? Also jetzt aber nochmal zu dem... wer versorgt dich denn in diesen auf diesen 10 Quadratmetern? Ja, das ist das Nächste. Also die Krankenkasse, dadurch, weil das ja von den Medizinern immer runterrevidiert wird auf Allergie, sagt halt zu mir, ich soll halt in die Kliniken und die Kliniken sagen, wir übernehmen keine Haftung. Mhm. Wenn die Frau kommt und uns im Eingang stirbt, dann können das übernehmen wir nicht. Mhm. Das Risiko ist zu hoch. Okay, die Frage war, wer versorgt dich da? Niemand. Also ich muss das alles alleine machen. Ja, du kannst doch nicht einkaufen gehen. Alles mache ich alleine. Ach, du kannst, das war das Missverständnis, du kannst also die 10 Quadratmeter durchaus verlassen. Ja, sicher, natürlich, aber ich muss halt immer aufpassen. Das kann also sein, wenn du... Schwillt, ja? Wenn ich jetzt nur mal angenommen, jetzt, ich sag mal einen Namen, Teegut gehe oder jetzt, weiß ich nicht, zu Rossmann, was auch jemand kennt, und da sind jetzt zum Beispiel Waschmittel oder Chemikalien, dann merke ich schon, das fängt schon hinten an zu schwellen. Also, und dann, wenn ich mich jetzt länger in diesem Rossmann da bei den Waschmitteln da aufhalten würde, dann würde sie explodieren. Also da gäbe es auch kein Halten mehr. Das haben ja... Also allein das Aroma und dass es in der Luft liegt, dieses... Partikel, die lösen das dann schon bei dir aus. Jetzt möchte ich aber nochmal zurückkommen auf das, was du anfangs gesagt hast. Du sagst, du kannst nichts essen? Nein, ich esse schon seit 2 Jahren länger. Also insgesamt esse ich schon seit 7 Jahren weniger. Was heißt denn weniger? Was isst du denn? Weniger hieß damals, es waren Allergien festgestellt worden, angebliche. Und es hieß dann, sie müssen auf Kartoffeln, auf Brot verzichten. Mhm. Und dann wurde es immer weniger. Und ich habe immer wieder die Ärzte gewarnt und habe gesagt, ja, ich esse ja fast gar nichts mehr. Ja, und da haben die dann aber gesagt, na ja, sie sind noch dick genug. Und es wird schon. Also die sind da sehr phlegmatisch, die gehen nach dem Grundumsatz. Also ich merke, dass du sehr ärztefrustriert bist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, also ja, was heißt, wenn man das vor 13 Jahren diagnostiziert hätte, entschuldige Domian, dann wäre ich heute, dann würde ich heute nicht sterben. Also im Endeffekt weiß jeder, dass ein menschlicher Körper ohne Nahrung versterben wird. Das ist ganz klar. Wie sieht das dein Essverhalten denn heute aus? Isst du gar nichts? Na, also ich habe jetzt Ersatzmittel gefunden. Das sind verschiedene Heilwässer, die ich zu mir nehme. Und dann Wasser? Halt verschiedene, ja, Heilwässer. Aber also du nimmst nichts Festes zu dir? Nein, und dann noch verschiedene Milchsorten, aber die nehmen die Nieren auch nicht mehr an, die Leber. Die Leber ist so weit vertoxt, dass er halt sofort reagiert. Moment. Also die arbeitet eindeutig. Ja, wie viel wiegst du denn noch? Reagiert. Wie viel wiegst du denn noch? Also das ist eben das, was ich denn der Kollegin da im Background da auch schon erzählt habe, ist also das mit dem Abnehmen, das war nur die erste Zeit. Das ist der Schock von dem Körper wahrscheinlich. Und dann regeneriert es sich, wenn halt der Flüssigkeitshaushalt so hoch ist, dass er mit Nahrung dann wieder gleichzusetzen ist. Und so ist es ja auch. Also ich trinke sehr, sehr viel und auch ständig. Das heißt, ich kann jetzt nicht irgendwo 2 Stunden unterwegs sein und mich nicht versorgen, weil dann die Regelversorgung der Niere und der Leber absolut abbricht und ich fange an. Das heißt, du bist nicht ganz schwindeldürr. Nein. Also, ehrlich gesagt verstehe ich das nicht. Wenn du nur trinkst... Also seit 2 Jahren trinke ich halt nur. Aber du trinkst auch Milch? Ja, Milch trinke ich auch. Ja, aber du noch. Hast halt keine Kraft mehr. Also es ist einfach so, das ist mir schon klar. Aber ich wundere mich, dass du nicht ein Skelett bist. Wenn man nur trinkt und trinkt und trinkt... Das kommt auf den Umsatz drauf an. Ich leiste ja auch nicht mehr viel. Ich bewege mich ja auch nicht mehr viel. Und trotzdem. Ja, aber das ist alles. Wie viel wiegst du denn noch? Also ich wiege mich hier nicht. Ja, also das tue ich nicht. Also ich habe, weiß ich nicht, also ich habe ganz normale Hosengröße 34 und das ist jetzt eigentlich für mich jetzt nichts Schlimmes. Also es war schon mal viel, viel schlimmer. Aber der Körper hat sich hier in diesen 10 Quadratmetern halt sehr gut erholt. Also ich habe hier sehr gute Erfolge und mein Blutbild wird auch immer besser. Nur es ist halt so, dass ich halt medizinisch null Unterstützung bekomme und auch krankenkassenmäßig null Unterstützung bekomme. Ich muss das nochmal fragen. Ich habe es immer nicht verstanden mit diesen 10 Quadratmetern. Ja, das ist total. Sind die in einer Wohnung oder wem gehört die Wohnung? Nein, ich bin in einem Gebäude und die musste ich mir halt suchen, bis ich halt, also ich... Was ist das für ein Gebäude? Toxikologen, das ist ein ganz normales Wohngebäude. Ist halt nur nicht jetzt eine Wohnung oder sonstiges. Und das ist so ein Apartment, diese 10 Quadratmeter? Ja, genau. Ach so kann man das sehen. So. Genau, sehe das mal so als Apartment. Ja. Ich will da auch nicht so viele Infos jetzt erzählen. Und bist du in überhaupt keiner ärztlichen Betreuung mehr zurzeit? Also ich gehe schon zu meinen Blutuntersuchungen, das muss ich schon machen. Ich muss ja schließlich wissen, was da drinnen los ist. Das kann ich nun mal selber nicht. Also ich mache hier schon alles. Ich behandle mich auch selber, wenn was ist, weil ich ja weiß, wie ich reagiere und wie die Ärzte auf mich reagieren, wenn da irgendwas ist. Also die schon allein, wenn ich mit der Schutzmaske reinkomme, dann fangen sie an mit TBC, ob ich TBC hätte. Ja. Diese Erkrankung, wie gesagt, ist gänzlich unerkannt. Und auch nicht bekannt. Wie viele Menschen gibt es denn in Deutschland, die das haben? Ja, es gibt etliche. Also es gibt schon etliche, aber in der Schweiz... Es gibt keine Medikamente dagegen? Nein. Nein, das heißt, wie lange leidest du jetzt insgesamt? Homöopathisch, bitte? Wie lange insgesamt leidest du jetzt daran? Also die Vermutung liegt jetzt nahe 13 Jahre. Und festgestellt habe ich es aber dann, weil ich halt immer nur noch erbrochen habe und nur noch weißen Schaum. Und daraufhin habe ich dann gesagt, ich bin vergiftet. Ja. Und daraufhin wurde ich dann, ich habe dann darauf bestanden, das muss man in der heutigen Zeit, das wird nicht von Ärzten vorgeschlagen, auf Gifte untersucht zu werden. Und da kam das dann alles raus. Ja. Bist du denn damals, als du es erkannt hast, warst du da in einer Beziehung oder verheiratet? Genau, ich war in einer Beziehung und Alles vorbei jetzt? Das ist alles vorbei. Du lebst ganz alleine? Weil ich halt, wie gesagt, also dieser Mann, der hatte auch keine Lust. Ja, wie gesagt, also ich bin halt, ich kann nicht weggehen. Mein ganzes Leben dreht sich nur um diese Krankheit und wo bekomme ich dieses Wasser her, was die Nieren vertragen. Es ist nicht so, dass ich morgens früh aufstehe und sage, ja, wow, jetzt hast du 24 Stunden wie viel, Zeit. Wie viel Liter, ich muss dich mal, entschuldige, immer ein bisschen unterbrechen, ja, weil du hast natürlich so viel zu erzählen, das verstehe ich auch, dass man das gar nicht so im Rahmen, ja, der Zeit schafft. Wie viel, ja, Liter von diesem Wasser trinkst du denn am Tag? Also es sind so 3 bis 4 bis 5 Liter können das schon, mhm, werden, je nachdem. Mhm. Ich darf ja auch nicht abnehmen, weil ja halt, wie gesagt, in den Fettdepots das Gift abgelagert wird, was der Körper nicht mehr bewältigen kann. Und dann darf ich eben nicht abnehmen. Und Fettdepots sind sehr wohl vorhanden, die sind immer da. Und die geben dann ab und es kommt jedes Mal zu einer Neuvergiftung. Und dann kann halt also irgendwann es zu einer Herzinsuffizienz in der Folge von diesen Toxen kommen. Ich muss sagen, dass ich natürlich jetzt ganz hilflos diesem Krankheitsbild gegenüberstehe und auch, ja, dem, was du erzählst. Ja. Weil das ist natürlich Wahnsinn. Ja. Und so habe ich es auch noch nie gehört. Und auch mit dem Trinken finde ich sehr merkwürdig, dass man da nicht abnimmt. Liebe Rita, was war der Grund deines Anrufes bei mir? Der Grund, also gestern, gestern wollte ich ja eigentlich mit dir sprechen, aber du warst ja so gut, am Telefon gebucht. Ja. Der Grund ist einfach, dass viele Menschen darauf achten, wie was gemacht wird und dass sie eben nicht so naiv, wie ich jetzt zum Beispiel vor 13 Jahren war, habe halt mich auf dieses ganze Ärzteschema eingelassen, denn es hätte ja schon vor 13 Jahren eine einfache Blutuntersuchung gereicht. Und dann hätte man das rausgekriegt. Genau, und dann wäre ich auch gar nicht mehr so lange in dem Haus geblieben. Verstehe. Und schon wäre alles, Verstehe, das natürlich wäre ich dann auch medizinisch behandelt. Ja, also das finde ich ein guter Hinweis und das war sicher dir ein Anliegen auch, das so, ja, so zu erklären. Mir rennt ein bisschen die Zeit weg, liebe Rita. Wenn du möchtest, werden wir dich gleich nochmal anrufen. Können wir so verbleiben? Ja. Ja, würde ich sehr gerne machen, ja. Auf jeden Fall wünsche ich dir natürlich, in Anbetracht dieser Dramatik, weiß ich gar nicht, natürlich wünsche ich dir alles Gute. Ja, genau, so reagieren alle. Ja. Also wenn die davon hören und das, die sagen, das geht doch gar nicht, man stirbt irgendwann, sicherlich stirbt man früher wie jeder, jemand, der isst oder medizinisch natürlich versorgt ist, klar. Also, aber man stirbt nicht sofort. Auf jeden Fall wünsche ich dir nur das Beste, von ganzem Herzen. Und jetzt werden wir uns gleich nochmal bei dir melden, liebe Rita. Du legst bitte auf und wir melden uns. Ja, alles wunderbar, Gute, danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Andi ist hier. Andi ist 43. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domian. Hallo Andi. Um was geht's bei dir? Grüß dich. Und zwar geht's um Folgendes. Ich bin also jetzt zum zweiten Mal verheiratet. Und meine Gattin, also meine Frau, die ist ein sehr lebensfroher Mensch. Und ich habe da so einen Verdacht gehabt, dass sie eventuell mit anderen Leuten Kontakt sucht. Und von daher habe ich ihr also natürlich verbotenerweise so ein Spam-Programm auf ihren Rechner aufgespielt. Ja. Da kann ich also dran erkennen, was sie also über die Tastatur vom Computer also eingibt. Das ist natürlich ganz mies, ne? Ja, aber das scheinbar hat es, ja, wie soll ich es ausdrücken? Erfolg will ich es nicht gerade nennen, aber ich habe heute also erfahren, dass sie also ihrem Arbeitskollegen und Vorgesetzten eine E-Mail geschrieben hat, wo ich also davon ausgehen kann, dass sie also mit ihm also mehr als kollegiale Sachen austauscht. Kann man denn mit diesem Programm genau lesen, was sie geschrieben hat? Ja, das kann man. Was hat sie denn geschrieben? Ich kann ja es so schreiben. Also ich nenne sie jetzt einfach mal Daniela, also das ist meine Ehefrau, so jetzt nochmal schriftlich vernünftige Sätze rauszubekommen, klappt gerade nicht so. Es bleibt sicher alles so, wie es war. Es war schön, ich habe es genossen. Und nein, ich habe kein schlechtes Gewissen. Aber, jetzt hat sie ihren Namen eingefügt, also ich nenne sie mal Daniela. Aber Daniela denkt zu viel. Ich muss das mit mir selber ausdiskutieren. Das muss dich daher nicht weiter bewegen. Alles ist prima. Das hat sie ihrem Arbeitskollegen oder Vorgesetzten geschrieben? Ja, das ist zugleich. Also Arbeitskollege und Vorgesetzter. Genau, richtig. Einmal. Das hat sie ihm heute geschrieben. Heute? Du bist ganz frisch heute auf die Spur gekommen. Ja, genau, richtig. Wie gesagt, sie hatte sich ihm eigentlich schon mehrmals angeboten, so nach dem Motto, ich mache nur das, was du gerne möchtest. Und er hat ja eigentlich immer relativ Distanz gehalten. Wie, verstehe ich das nicht? Also du hast das schon öfters gesehen, dass sie ihm geschrieben hat? Ja, aber wie gesagt, es war bisher eigentlich immer kollegial gewesen. Ach so, und war nicht so klar zuzuordnen, was sie meint. Ja, richtig, genau. Dieses, was du gerade vorgelesen hast, ja, kann man natürlich fast genauso interpretieren, wie du denkst. Ja, genau, richtig. Wie gesagt, ich bin also, das habe ich den Kollegen vorhin von der Redaktion also auch erzählt, Polizeibeamter, ja. Was bist du? Polizeibeamter. Du bist Polizeibeamter? Ja, richtig, genau. Und Mann! Ja, und ich lebe also im Westen und meine Gattin lebt also im Osten. Das heißt, wir sehen uns also so... Achso, ihr wohnt gar nicht in einer Wohnung? Nein, das nicht. Wir sehen uns also etwa so alle 2 Wochen. Mhm. Ja, und nachdem ich das vorhin dann gelesen hatte, ja... Moment mal, es wird immer komplizierter. Dieses Programm, was du auf ihren... Hast du das auf ihren PC gespielt? Ja, auf ihrem PC, genau. Weil das heißt, du kannst von deinem PC in deiner Wohnung mitlesen, ja, was sie geschrieben hat gerade. Das ist richtig. Das ist aber ganz perfide, Mann. Du bist Polizist. Ja, ich weiß. Ich weiß. Und, haben wir schon mal was von Datenschutz gehört? Ja, das habe ich. Das weißt, muss ich dir nicht erzählen. Ja, aber wie gesagt... Wenn man einen Verdacht hat, es ist schwer, mit seinem Gewissen selber klarzukommen. Wenn man einen Verdacht hat, spricht man den aus, dem gegenüber. Macht nicht so einen Scheiß, Mann. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Wie stehst du denn da jetzt? Ja, eben, genau. Also es war schon sehr schwer für mich vorhin gewesen, wo ich das gelesen habe. Mhm. Ja. Und ich habe auch vorhin den Kollegen gesagt, ich weiß nicht, damit umzugehen. Ja, ja, also, kann ich verstehen. Ich meine, als Polizeibeamter, man hat die Möglichkeit, ich muss dabei voraussetzen, es ist also meine zweite Ehe. Ja, ja. Und ich habe also in der ersten Ehe relativ viel erlebt, Negatives erlebt, ja, oder nach der ersten Ehe, ja. Ja, keine Erklärung, das ist keine Entschuldigung. Ich dann dachte, so, das ist es jetzt. Sag mal, dieses Ablauschprogramm, hast du da auf dein Polizeiwissen zurückgegriffen? Nein, eigentlich nicht. Das ist gruselig, dass man das irgendwie installieren kann und sie merkt davon gar nichts. Ja, das ist richtig. Das heißt, wenn sie online geht, merkst du das? Ja, also ich kann also das ablesen, was sie in ihrer Tastatur also eingibt. Mann. Also ich kann also alles wortwörtlich also mitlesen. Warum wohnt ihr nicht in einer Wohnung? Ja, das hat also berufliche Gründe. Ach so, und wie lange seid ihr schon verheiratet? Wir sind jetzt verheiratet seit September letzten Jahres. Ach so, so frisch noch. Ja, eben, genau, richtig. Und wie lange kennt ihr euch? Wir kennen uns jetzt seit etwa 4 Jahren. Mhm. Ja, und nachdem ich das vorhin gelesen habe, ja, da brach für mich also fast eine Welt zusammen. Für sie wird natürlich eine Welt zusammenbrechen, wenn sie merkt, dass du ihr so hinterher spionierst. Da ist ja auch alle, ja, letztendlich habt ihr gegenseitig euer Vertrauen kaputtgeschlagen. Ja, das ist wahr. Ich meine, ich weiß gerade im Moment gar nicht, Entschuldigung, ich weiß gerade im Moment, was schlimmer ist, was du gemacht hast oder was sie gemacht hat. Ich finde beides gleichermaßen krass. Ja, es war natürlich auch ein Konflikt bei mir selber. Ja, das also mitzulesen, was sie also schreibt. Mhm. Das muss ich also ehrlicherweise sagen. Mhm. Ja, aber nachdem ich dann heute diese E-Mail bekommen habe, muss ich also ehrlich sagen, ich habe mir erstmal einen gut angetrunken. Mhm. Ja, mhm. Weil ich ja doch, ich würde mal sagen, ich glaube, so kann man es nennen, sehr am Boden zerstört war. Ja klar, verstehe. Weil was man daraus lesen kann, ist ja eigentlich doch eindeutig. Finde ich eigentlich auch, ja. Ja, und... um diese Uhrzeit, wie gesagt, ich kam heute von der Arbeit, das war kurz nach 10 gewesen, mhm, ja, und da Freunde anzurufen um diese Uhrzeit, ja, also um eine Hilfestellung zu bekommen, was soll ich tun? Ich brauche eure Meinung, eure Hilfe. Hast war natürlich relativ spät. Hast du gedacht, rufst du mal hier bei uns an? Ja, genau, richtig, weil ich muss also ehrlich sagen, es hat mich so tief getroffen, ich habe also auch meine Waffe mit zu Hause. Ich habe also tatsächlich kurzzeitig daran gedacht, dies auch gegen mich selber einzusetzen. Ja, weil aber ich hoffe, der Gedanke ist weg jetzt. Nein, das habe ich auch vorhin den Kollegen in der Reaktion gesagt. Das war also echt nur kurzzeitig. Mhm. Weil das ist eigentlich ein Déjà-vu. Mhm. Im Gegensatz zu dem zu der früheren Ehe. Ja, was man alles so miterlebt. Ach so, weil du da auch schon so schlechte Erfahrungen gemacht hast. Ja, genau, richtig, richtig. Wie gesagt, wir haben den Vorteil, ich kenne also deine Sendung, wir dürfen im Streifenwagen also Radio hören und von daher, wie gesagt, bist du also auch bei uns ständig auf dem Sender. Ja, ich weiß, dass die Jungs und Mädels von der Polizei uns oft hören. Das weiß ich. Ja, wie gesagt, ich weiß also nicht, damit umzugehen. So, jetzt lass uns mal ein bisschen durchdenken. Spontan, abgesehen von der schlimmen Idee, die aber nun verworfen ist. Was hast du gedacht, wie du dich jetzt weiter verhalten sollst? Ja, ich komme da zu keinem Schluss. Ja. Mhm. Also, spielen wir es mal durch. Du könntest jetzt schweigen. Ja. Und die Dinge einfach mal so weiter sich entwickeln lassen. Ja. Du könntest dein Programm weiter installiert lassen und gucken, was sie in der nächsten Zeit schreibt. Mhm. Ne, ich sag nur mal, wie man sich so verhalten könnte. Ja. Du könntest sie auch mal einfach so ansprechen und könntest sagen, pass mal auf, ich habe irgendwie das Gefühl, mit uns beiden läuft's nicht so gut im Moment. Ja. Ja, aber wie gesagt, ich weiß ja nun und ich bin wahrscheinlich auch in dem Fall, weil es ja nun eine persönliche Beziehung ist, vermutlich ein sehr schlechter Schauspieler. Wie ist denn das überhaupt, wenn ihr euch so, wie oft trefft ihr euch? Ja, das kommt ganz auf den Dienstplan drauf an. Also das, ja, ungefähr. Das können also 2 Wochen, 3 Wochen zwischenliegen. Okay, die letzten Male, als ihr euch getroffen habt, wie war es zwischen euch beiden? Ja, das war eigentlich ganz normal, wie am Anfang auch. Also ganz lieb, ganz normal. Ja. Aber dennoch hast du ja einen so großen Verdacht gehegt, dass du dieses Programm ihr aufgespielt hast. Ja, das hatte, wo wir noch nicht verheiratet waren, hatte das einen Grund gehabt, ja. Na, ich hatte damals mal einen Verdacht gehabt, dass sie eventuell mit einem Arbeitskollegen Techtelmechtel hätte. Mhm. Ja. Mhm. Und ja, das war aber nicht so eindeutig. Mhm. Ja. Mhm. Und also wie gesagt, dieses Programm läuft also schon seit längerer Zeit mit. Ach so, das heißt, du hast ganz viele Sachen von ihr schon gelesen? Ja, genau. Das war bisher immer mehr oder weniger harmlos gewesen. Aber du hast das alles gelesen? Ja, ich habe das alles gelesen. Ich finde das wirklich eine ganz schlimme Verfehlung von dir, muss ich sagen. Ja, ich verstehe das auch. Ich sage, das war auch so ein Stell dir mal vor, stell dir mal vor, das würde jemand mit dir machen. Wie empört du wärst. Ja, natürlich. Wie verletzt du wärst. Ja, natürlich, natürlich. Aber obwohl auf der anderen Seite, ich habe da nichts zu verbergen. Das muss ich direkt mit dabei sagen. Also ich hätte also keinerlei Grund, ja, darüber erbost zu sein, wenn also einer meine E-Mails mitlesen würde. Naja, ich will mal sagen, wenn deine Frau das heimlich so ein Programm laufen hätte und du würdest es rauskriegen, dann wärst du empört, was das für ein Vertrauensbruch wäre. Ja, gut, okay. Aber wie gesagt, in meinem Fall, also ich habe da nichts zu verbergen. Ich hätte damit also auch kein Problem. Ja, so. Also von mir aus könnte sie gerne jede E-Mail lesen, die ich also schreibe. Mhm. Mhm. Oder welche Webseite ich besuche oder so. Mhm. So, jetzt müssen wir eine Lösung finden. Ja, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie ich ihr das sagen soll. Ich finde all die Lösungen oder die Möglichkeiten, die ich gerade genannt habe, schlecht. Ja. Ich finde, das Erste ist, dass du dieses Programm löschst. Ja. Das muss weg. Mhm. Ja. So, und dann finde ich, aus der Nummer kommst du nicht anders mehr raus. Du kommst aus der Nummer nicht anders mehr raus. Dass du ihr ganz, ganz, ganz reinen Wein einschenkst. Mhm. Dass du sagst und dich auch dann gleich schuldig bekennst, dass es dir leid tut, was du da gemacht hast. Ja. Und sie konfrontierst aber auch mit dem wiederum, was du da entdeckt hast. Ja. Ich vermute, dass sie da wirklich auch Dreck am Stecken hat. Dann habt ihr nämlich beide Dreck am Stecken. Mhm. Und dann muss man sehen, ich weiß nicht, was das für ein Typ von Frau ist, von Mensch ist, wie die darauf reagiert. Dann sind eure Karten neu gemischt. Ja, also wie gesagt, das sind also Parallelen zu meiner ersten Ehe, ja, die ich da also jetzt aufgrund von dieser E-Mail also festgestellt habe. Ja, ja gut. Also das wäre also dann das zweite Mal, ja, dass ich also hintergangen geworden bin, ja. Mhm. Und wie gesagt, für mich ist da eine Welt zusammengebrochen, wo ich das gelesen habe. Okay, so weit waren wir ja schon mal. Wir sind jetzt am Überlegen, wie es weitergehen soll. Mhm. Ich sehe keine andere Möglichkeit, wie du auch aus deinem Misstrauen herauskommen könntest. Ja. Wenn du sie einfach nur ansprichst und sagst, hey, ich habe das Gefühl, irgendwie das läuft nicht zwischen uns so ganz gut, dann sagst du ja, warum? Mhm. Und das kannst du nicht begründen, weil es lief ja ganz gut zwischen euch die letzte Zeit. So. Offensichtlich. So, aber du bist unzufrieden, du hast dieses Wissen. Wissen ist nicht rückführbar, du weißt es jetzt. Mhm. Also musst du dich zu deinen Schandtaten auch bekennen. Schandtaten klingt mir ein bisschen zu flapsig. Also zu dem, was du da zu verschulden hast, musst du dich bekennen. Aber sie muss auch eine Position ergreifen und das erklären. Vielleicht birgt diese kleine Katastrophe oder große Katastrophe, die jetzt bei euch da passiert ist, vielleicht birgt die auch eine Chance, dass ihr euch nochmal richtig berappelt und ein neues Vertrauensverhältnis findet. Also wie gesagt, von meinem Gefühl her, weil wie gesagt, das eigentlich Parallelen hat zu der ersten Ehe und ich ja auch damals gesagt habe, bevor wir geheiratet haben, ja, also es gibt gewisse Grenzen, wenn sie überschritten werden, ist also Schluss. Mhm. Ja, und aufgrund von dieser E-Mail, Rückschlüsse, die ich daraus führe, ja, gibt es da also wohl nichts mehr zu kitten. Also naja, da muss ich. Diese E-Mail zumindest also eindeutig. So werte ich diese zumindest. Also, das spricht ja alles dafür, dass du es ansprichst. Ja. Was willst du denn sonst tun? Ja, natürlich muss ich es ansprechen, aber ich weiß aber noch nicht wie. Ja, indem du es ja einfach sagst, so wie du es mir auch gesagt hast. Mhm. Ja. Abgesehen von diesem Misstrauen und dem, was du da jetzt entdeckt hast, wie ist denn dein Gefühl zu dieser Frau? Ja, wie gesagt, ich habe gesagt, das ist jetzt die große Liebe, ja, und das zieht mich natürlich komplett hinunter. Mhm. Also das hätte ich nicht gedacht. Also es ist durchaus eine große Herzensverbindung da. Ja, das die auf ist jeden jetzt, Fall. Die ist jetzt gerade sehr irritiert durch das, was da passiert ist. Das ja, verstehe ich. Auf jeden Fall. Das verstehe ich. Wie gesagt, ich versuche also, dass so weit wie möglich, sofern ich also frei bekomme, ja, dahin zu fahren. Ich meine, es ist schon trotz alledem eine Belastung. Ja? Absolut. Ich meine, man fährt nicht mal eben so 550 Kilometer durch die Gegend. Mhm. Ne? Andi, meine Sendung ist gleich vorbei. Ich will dir aber unbedingt noch was sagen. Du hast jetzt mehrfach Bezug genommen auf die schlimmen Erfahrungen deiner alten Ehe. Ja. Das respektiere ich auch und glaube, dass einem das heftige Verletzungen zufügen kann. Man darf nur nicht immer wieder darauf zurückgreifen, auf das, was einmal passiert ist. Ich will damit sagen, auch wenn das jetzt richtig rappelt bei euch, solltest du, obwohl du auch sehr schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit gemacht hast, dennoch auch noch eine Chance offen lassen, dass ihr auch einen Neuanfang vielleicht finden könntet. Also, zur großen Liebe gehören auch manchmal große Fehler. Und zum großen Lieben gehört manchmal auch großes Verzeihen, finde ich. Ja, aber nach so kurzer Zeit, wie gesagt, der Ehe, das ist ja, für sie also die erste Ehe. Ja, finde ich und auch. Und sie hat sie immer gesagt, also absolut. Ich heirate nur einmal im Leben. Naja, finde ich auch. Ja, und deswegen, das ist man gerade also, ein halbes Jahr her. Ja, deswegen muss man muss jetzt reden. Aug in Aug. Ja. Nicht am Telefon. Dann musst du hinfahren oder sie muss bei dir sein. Mhm. So, jetzt ist die Sendung gleich rum. Ja. Und wir haben lange gesprochen, aber ich glaube, mehr kann ich dir auch nicht sagen, Andi. Okay, Domian, ich danke dann dir. Dann wünsche ich alles Gute. Ja. Auf Wiederhören. Jo, tschüss. Tschüss. So, ihr Lieben, in der Technik war Mandy Pietschmann und wir sind morgen wieder da, 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr wieder Fernsehen, wieder mit einer freien Themennacht. Ich wünsche euch jetzt eine gute Nacht und freue mich auf morgen. Bis dahin. Ciao.